gesehen. Ja, und nicht alles davon war schön. Manchmal möchte man die Zeit am liebsten ein kleines Stück zurückdrehen. Wie das Leben nun mal so spielt und ehe man sich versieht, schreitet meine Zeit voran und die Uhr sieht mich Tag für Tag in ihrem Bann. Und tief gefallen, ja auch schwere Zeiten überlebt. Doch wär ich derselbe Mann, der heutzutage über so manche lachen kann. Wie das Leben nun mal so spät und ehe man sich versieht, schreitet meine Zeit voran und die Uhr zieht mich Tag für Tag in ihren Bann. Ja, wie das Leben nun mal so spät. Was noch geschieht, nur mit dir an meiner Seite bin ich ohne Angst, da nur du mich retten kannst, da nur du mich retten kannst, da nur du mich retten kannst. Da nur du mich retten kannst.